weniger schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Heute das Virus und wir. So heißt es ja allerorten. Das Leben lebt nicht, heutzutage noch weniger als sonst. Wir wollen heute vor allem der Frage nachgehen, welchen Reim macht sich eine Gesellschaft, die immerhin keinen Begriff von sich selbst hat, auf ihre Krise in der derzeitigen Pandemie? Dazu werden wir 4 Beiträge hören. In der ersten halben Stunde Georg Seslen. Nach der Krise, vor der Katastrophe. Danach ungefähr 20 Minuten lang Sarah Rokai und Magnus Klaue, die den autosuggestiven Gemeinsinn einer Analyse unterziehen. Danach eine Dreiviertelstunde nochmal Magnus Klaue. Tauschverbot zum Strukturwandel der Intimität in der Präventionsgesellschaft. Und in den letzten 20 Minuten dann nochmal Georg Seslen. Liebe in Zeiten der Pandemie. Die Gesellschaft und ihre Diskurse befinden sich offensichtlich bereits im Modus der Postpandemie. Unter anderem heißt das, dass die Angst vor einer möglichen Ansteckung und dem Verlust von Angehörigen gleichsam nahtlos in die Angst vor den sozialen Folgen übergeht und von dieser schon überlagert wird. Diese Angst wiederum dreht sich bereits in die, sollten wir sagen, übliche Angst vor der nächsten ökonomischen Krise. Die unbarmherzige Pointe lautet vielleicht, dass die Krise nicht auf ein solitäres Geschehen beschränkt bleibt wie eine Krankheit, auf deren Höhepunkt die Entscheidung zwischen Leben und Tod steht, sondern dass sie in Wellen kommt, trügerische Pausen zu generieren scheint und über den Erdball wandert, um möglicherweise genau dort, wo sie aufgehört zu haben scheint, wieder neu zu beginnen. Eine Krise zu überstehen, gibt es die unterschiedlichsten moralischen und kulturellen und das heißt auch religiösen Methoden in einer dreifachen Grammatik. Etwas oder jemand, am besten etwas, was ohnehin überflüssig, böse oder anders ist, wird geopfert. Jemand, Heros oder Wahnsinniger, opfert sich selbst. Oder drittens, es ist absehbar, dass ein Teil von uns der Gefahr zum Opfer fällt. Da kann man nichts machen. Die einen Opfer sind Sacrifices, die anderen Victims. Natürlich lässt sich das alles miteinander verbinden, beziehungsweise eines kann als das andere verkleidet werden. Da gibt es einen US-amerikanischen Politiker, der sich vor die Öffentlichkeit stellt und behauptet, Krankheit und Tod, insbesondere der Kranken und Alten, sei ein akzeptabler Preis für die Gesundheit der Wirtschaft. Erschrecken mag dabei allenfalls die Offenherzigkeit, mit der Kapitalismus als Religion inszeniert wird. Wobei es eher zweitrangig ist, ob die Bereitschaft des besagten Politikers, des evangelikalen texanischen Vizegouverneurs Dan Patrick, sich als einer, der vor kurzem 70 wurde, auch selbst zu opfern, nun bigotter Heuchelei eines Reichen, der Vorkehrungen treffen und privilegierte Behandlung erwarten darf, entspricht, oder ob es wirklich inbrünstiger Glaube an die kapitalistische Gottheit ist. Weniger deutlich und weniger mystisch ist dieses Syndrom indes wohl weit verbreitet in unseren Gesellschaften. Die Angst um das eigene Leben und mehr noch die Solidarität mit den Mitmenschen wird schon überschattet von der Angst um das allumfassende System, die Welterklärung, den Sinn des Lebens, den Kapitalismus. Hierzulande geht es ohne den Umweg über das Selbstopfer direkt zur kapitalistischen Verwertung des Lebens Geld oder Leben? Fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Rechtfertigt der Schutz einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, erhebliche Teile der Gesellschaft in wirtschaftliche Existenzängste zu stürzen? Dieser Satz enthält eine konsistente Weltanschauung, insofern er das Leben von Menschen auf der einen Seite mit dem wirtschaftlichen Wohlstand auf der anderen Seite, offensichtlich zugunsten des Letzteren, verrechnet. Das ist die Steigerung der evangelikalen Aussage, Menschen müssen sich opfern für den Kapitalismus, zum neoliberalen Zynismus. Man muss die armen Menschen sterben lassen, damit der Besitzende keine Angst um seinen Besitz haben muss. In beiden Aussagen kommt sozusagen der innere Kern von Weltanschauungen nur besonders deutlich, also krisenhaft, zum Ausdruck. Während deutsche Industrievertreter und Politiker schon im April 2020 fordern, über den Exit aus den Corona-Maßnahmen nachzudenken, von denen man bislang noch nicht einmal weiß, ob sie ausreichen und Erfolge bringen werden, macht sich ein Sozialdarwinismus breit, der im Inneren wiederholt, was schon in der Reaktion auf die flüchtenden Menschen gang und gäbe war und weiter ist. Menschenleben, Leiden, Tod ist zweitrangig gegenüber System, Ordnung, Grenze. Nur wenig harmloser erscheint, was der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn meint, nämlich, dass man die Alten, wenn sie nicht geopfert werden können, eben wegsperren sollte. Er erklärt, wir werden die Älteren also möglicherweise über mehrere Monate bitten müssen, ihre Kontakte stark einzuschränken und im Zweifel zu Hause zu bleiben. Dort wird sich das Problem schon selber erledigen. Blöderweise hielt sich das Virus dann auch wieder nicht an dieses Lösungsszenario und tötete auch jüngere Menschen ohne Vorerkrankung. Danach überschlagen sich die Bekenntnisse zum Vorrang der Systemrelevanz vor Menschenleben. Die üblichen Verdächtigen von Boris Palmer bis Wolfgang Schäuble generieren eine Erzählung des vernünftigen und humanen Ausstiegs aus dem Prinzip Menschenleben zuerst. Im Zeichen der Vernunft verdrängt das System die Moral. Die Krise ist noch lange nicht auf ihrem Höhepunkt. Da zwingt sie schon Menschen, Gesellschaften und Regierungen, ihr Inneres zu offenbaren. Die tröstende Erzählung von der Krise als Chance tritt rascher als gedacht in den Hintergrund. Mindestens so rasch, wie in der sogenannten Flüchtlingskrise die Willkommenskultur in die faschistische Reaktion kippte. Für eine kurze Zeit nämlich schien es, als könne die Corona-Krise die Chance beinhalten, die Staaten würden sich ihrer sozialen Aufgaben wieder bewusst und würden die Macht der Ökonomie im Allgemeinen, die Macht der internationalen Konzerne im Besonderen in Frage stellen, würden untereinander Solidarität zeigen und Politik für Menschen machen. Wir werden Zeuge, wie sich die demokratischen Regierungen und die Deutsche besonders eifrig wieder abkehren von der Verantwortung für Menschen zur Verantwortung für das System. Sie werden dabei unterstützt von einer Presse, die exakt diese Lenkung der Aufmerksamkeit beschleunigt. Angst ums Leben ist Pipifax. Angst um die Versorgung und das Behüten von Menschen Kleinkram. Nein, das ökonomische Große und Ganze muss gerettet werden. Wie es hieß am Ende des Zweiten Weltkriegs, mit sarkastischer Borniertheit: Genießt den Krieg, der Frieden wird fürchterlich. Heute raunt es in unseren Blättern: Genießt die Krise, danach wird's barbarisch. Und dabei werden wir nach und nach bereits daran gewöhnt, dass die Besitzlosen, die hier wir alle heißen, Einbußen, hier und da auch den biografischen Ruin in Kauf nehmen müssen, damit es so weitergehen kann wie zuvor. Die destruktiven Entwicklungen des Neoliberalismus werden auf diese Weise durch die Krise nicht in Frage gestellt, sondern beschleunigt. Konzentration und Monopolbildung, Verschränkung von ökonomischer und politischer Macht, staatliche Repression gegen Kritik und Widerstand, mediale Gleichförmigkeit. Nach der Krise ist vor der Krise, nur schlimmer. Dabei ist die Krise der Pandemie vielleicht nichts anderes als das Vorspiel zu einer noch viel größeren Krise, die womöglich dann tatsächlich die Finale, also die Katastrophe ist. Die Corona-Krise, so scheint es, verschafft der Natur hier und da kleine Verschnaufpausen. In Venedig sieht man in den Kanälen wieder Fische, sogar Schwäne werden gesichtet. Strände erholen sich, die Luft über Großstädten wird wieder klar. Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge stellen ihren umweltschädlichen Betrieb ein. Aber all das wird so gut wie nirgendwo übersetzt in irgendeine Form vorausschauender Aktivität gegen die absehbare Katastrophe. Stattdessen wird umso mehr mit der Rückkehr zur Normalität gedroht, zur Wiederaufnahme des Wachstums. Für das Autokaufen wird in Deutschland sogar die bürokratische Regel für die Ladenöffnung außer Kraft gesetzt. Es scheint, als wäre die primäre Aufgabe aller Regierungen, der sanfteren wie der brutaleren, zu verhindern, dass aus der Krise etwas gelernt werden könne. Der wahre Kampf gilt allen Impulsen, die in der Krise eine Chance zum Game Change, zum Regime Change, gar zum System Change erkennen könnten. Man muss weder in die Türkei noch nach Ungarn schauen, um zu erfahren, dass der wahre Feind nicht in einem todbringenden Virus, sondern in einer kritikäußernden Zivilgesellschaft gesehen wird. Immerhin, in der Türkei werden im Zuge der Corona-Krise aus den überfüllten Gefängnissen im April 2020 Mörder und Vergewaltiger entlassen, nicht aber Journalisten, die sich kritisch über das Krisenmanagement geäußert haben. Auch hier äußert sich die Krise in einer wahrhaft gnadenlosen Ehrlichkeit. Noch gibt es eine Gegenerzählung, wenn auch immer weiter aus dem Hintergrund. Denn noch ist es überdeutlich, wie der Kapitalismus in der Krise sein hässliches Gesicht nicht verbergen kann. Das marode, privatisierte, profitorientierte Gesundheitssystem, in dem die Triage zur Praxis werden muss und in dem vom medizinischen Personal das Selbstopfer verlangt wird, soll verbessert werden nach der Krise. Vielleicht. Aber zur gleichen Zeit gelingt es ohne einen gewaltigen Aufschrei der Öffentlichkeit der Christlichen Union in Deutschland, die bereits beschlossene Grundrente für Bedürftige zu blockieren, mit der grotesken Begründung, das Geld werde ja in der Krise woanders benötigt. Hier ist verstockte Ideologie schon in einem so fortgeschrittenen Zustand, dass sie selbst interessengeleiteten Zweckrationalismus übertüncht. Bei genauerem Hinsehen erkennen wir auch hier das eigentliche Prinzip, die Notwendigkeit des Opfers. Es ist das Verlangen der christlichen Besitzenden, die Menschen, die unten bzw. anders sind, aufzugeben und sterben zu machen. Denn in der gleichen Zeit, in der diese tödliche Kampfansage an die Nichtsnutze und Habenichtse formuliert wird, macht wenigstens ein besonders wahnsinniger Fall der bürokratisch-sadistischen Abschiebepraxis noch Furore. Ein dringend benötigter Pfleger soll nach Ägypten abgeschoben werden, weil es ihm nicht gelingt, von den dortigen Behörden mit Papieren ausgestattet zu werden. Wieder sehen wir an der Oberfläche nur bürokratische Sturheit, besinnungslosen Machtwillen und strukturelle Unmenschlichkeit. Und wieder kann man im Inneren etwas anderes sehen. Es geht um das Opfer. Um ein Sterben machen in der Krise. Das öffentliche Opfer soll, ganz ähnlich wie eine Hexenverbrennung in Pestzeiten, auf eine performativ grausame Art den Herrschenden, Habenden und Verwaltenden so viel an Macht zurückgeben, wie sie durch die Krise verloren haben. Und wenn es möglich ist, sogar noch mehr. Diese oft unfreiwilligen Äußerungen der wahren Macht, die eine gewahrte sein will und sich das etwas kosten lässt, liefern natürlich nicht die einzigen Nachrichten, die wir in Krisenzeiten erhalten. Da sind auch noch die Nachrichten im ursprünglichen Sinne des Wortes, nämlich Bekanntmachungen zum Danachrichten, so die Genese des Begriffs, der sich später als Information missverstehen ließ, liberal verpackt in die üblichen Tipps und Tricks. Es gibt die Konstruktion einer Expertokratie, die Weisen und Berater des Fürsten, die Gelehrten und Magier, Ein paar Ketzer und Scharlatane, Heretiker und seltsame Heiliger sind natürlich auch unterwegs. Sie alle bauen ebenso wie die erwähnte Bürokratie unter der Ägide eines zu Güte und Verständnis oder je nachdem zum Beschützer und Kriegsherrn verpflichteten Fürsten ihren Einfluss aus. Die täglichen Zahlen von der Johns Hopkins Universität in Baltimore oder vom deutschen Robert-Koch-Institut von mirakelhafter Aussagekraft erscheinen als Mischung von Tagesbefehl und Gebet. Die imaginäre Kontrolle über die Gestorbenen, die Genesenen und die Infizierten. Kurz vor dem Wetterbericht und in einer ähnlichen Sprache der Kurven und Zeichen. So wird das Zukünftige in den Kreis des Tatsächlichen geholt. Ganz ohne Bilder des Trostes geht es freilich auch nicht. Nach der Krise sollen wir uns an herzerwärmende Bilder erinnern. Die singenden Neapolitaner auf den Balkonen, die freiwilligen Helfer, die besonders gefährdete Obdachlose versorgen. Der Applaus für die Helfer, die Nachbarschaftshilfen, die Neuorganisation des Alltags aus dem Paradox, soziale Nähe durch disziplinierte Distanz zu zeigen. Kultur aus den Wohnzimmern und für einen guten Zweck und vieles mehr. Es gibt viel Schlimmes in der Krise und es gibt viel Gutes. Die Sache hat nur einen Haken. Das Gute zeigt sich individuell, episodisch, menschlich und unpolitisch. Das Schlimme aber wirkt ins Strukturelle, Organisatorische, Mächtige und Politische. Und dann gibt es doch immer wieder Orte, an denen sich beides etwas allzu lärmend trifft. Bei der Öffnung der Autohäuser und Baumärkte vielleicht, bei der Durchführung von Geisterspielen im Fußball, damit bestimmte Unterhaltungs- und Werbemaschinen am Laufen gehalten werden können und die Laune des Volkes nicht kippt. Neben der eigentlichen Krise nämlich haben die Regierenden gleich drei fundamentale Aufgaben zu erledigen. Erstens die Verhinderung, dass sich der Impuls auf Game Change richtet, ganz konkret die Verhinderung einer Gegenbewegung zum Neoliberalismus des Finanzkapitalismus, von wirklich anti- oder postkapitalistischen Ansätzen ganz zu schweigen. Die dürfen nicht einmal als Ideen entstehen. Zweitens die Verhinderung des Zusammenbruchs eben dieses ökonomischen Systems, das auf Globalisierung, Privatisierung und Digitalisierung, also auf Virtualisierung beruht. Und schließlich drittens die Verhinderung eines Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung in chaotisch-barbarischen und anderen Impulsen, wie sie für finstere Zeiten typisch sind. Massenhysterien, Sektiererwahn, destruktiv-suizidales Verhalten, Soziophobie, Plünderungen, Herrschaft von Warlords, auch in kleineren sozialen und regionalen Ballungen, Verschwörungsparanoia, Fundamentalismus, zivilisatorischer Rückfall, Suggestionen, Sündenbocksuche, Migrationsdruck, Gangherrschaft, Mordlust, Auseinanderfallen von Primärformationen wie Familien und Nachbarschaft etc. Wenn die grundsätzliche Entscheidung, nämlich statt eines prinzipiellen Wechsels von Form und Inhalt in Politik, Wirtschaft und Kultur, die Restauration der Zustände vor der Krise einmal gefallen ist, sie ist, man kann es nicht anders sagen, bemerkenswert früh und bemerkenswert militant gefallen, dann sind diese drei Aufgaben für Regierung und Macht in der Tat nicht gerade einfach zu bewältigen. Denn das, was die Krise als erstes bewirkt hat, oder andersherum gesagt, was die eigentliche Krise ausmacht, das ist das Auseinanderbrechen von politischen, nationalen und ökonomischen Interessen. In der Corona-Krise musste der Staat Entscheidungen treffen, die der Wirtschaft empfindlich schaden. Mit entsprechendem Widerwillen und entsprechender Verzögerung wurden sie dann auch getroffen. Bis zu einem gewissen Grad musste sich auch die ökonomische Oligarchie mit solchen Maßnahmen abfinden, denn mit Toten kann man weder Fabriken führen noch Geschäfte machen. Kranke und Tote sind keine guten Kunden. Das eigentliche Problem dieses Interessenkonflikts zwischen Ökonomie und Politik sind denn auch kaum die konkreten Maßnahmen, von denen die meisten, wie man so sagt, altbackt, alternativlos sind. Es geht vielmehr um die Verteilung der Folgekosten. Drei Hauptfolgen wiederum ergeben sich aus der Krise, sofern man entweder von einem Ende oder von einer Gewöhnung ausgehen kann. Der Staat muss, um die akuten Gefährdungen für einen Zusammenbruch der Ordnungen, der Versorgung und der Systeme zu verhindern, neue Schulden aufnehmen. Fragt sich zunächst, bei wem? Das internationale Finanzsystem ist schließlich als Ganzes von der Krise betroffen und war nebenbei bemerkt ja schon zuvor nur noch im Krisenmodus als Dauerzustand gerade ebenso funktionstüchtig. Anders gesagt, der staatliche Anteil an der Bewältigung der Krise wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer neuen Finanzkrise führen. Fragt sich zweitens, für was kann man sich verschulden? Schulden sind, wie wir wissen, Anleihen auf eine mehr oder weniger vielversprechende Zukunft. Um die Schulden zumindest bedienen zu können, die sich nach der Krise beim Staat, wie bei den Unternehmern und nicht zuletzt bei privaten Haushalten angehäuft haben, bedürfte es daher eines großen Wachstumsschubes. Eines wirtschaftlichen Wachstums, das über das mögliche Nachholen bei Produktion und Konsum hinausginge. Dabei ist allerdings nicht zu verheimlichen, dass eben dieses wirtschaftliche Wachstum Klima, Umwelt und soziales Gefüge auf katastrophale Art weiter schädigen wird. Die Bewältigung der Krise mit den Mitteln des alten Systems, das, wie wir gesehen haben, nicht einmal Modifizierungen hinnehmen will, so sehr ist die Macht seiner Protagonisten Teil unserer Wirklichkeit, wird sowohl die innere Krisenhaftigkeit als auch die äußere Katastrophengefahr drastisch erhöhen. Der Staat ist in der Krise mächtiger geworden, ob er das nun als Fürsorge und Wohlfahrt oder als Autokratie und populistische Tyrannei realisiert. Und er ist zugleich ohnmächtiger geworden, da offenkundig werden muss, dass er gegen den unsichtbaren Feind und die Folgen seines Angriffs weitgehend machtlos ist. Die Macht im Staat besteht aus einer Einheit von drei gleichsam trialektisch verbundenen Elementen, dem Staatsapparat und der Regierung, der Ökonomie, ihren Regeln und ihren Machtträgern, schließlich dem Volk und seinen medialen und alltäglichen Repräsentationen. Es mag unterschiedliche Methoden geben, Konkordanz zwischen diesen drei Elementen zu erreichen, zum Beispiel Überredung, Korruption, Gewalt. Ihr Auseinanderbrechen aber ist immer krisenhaft. Die akute Krise entsteht, wenn mehr vom Gewohnten, Überredung, Korruption, Gewalt, nicht mehr ausreicht, den sozialen Frieden, die soziale Lähmung aufrechtzuerhalten. Die große Einheit zwischen Politik und Ökonomie, zwischen Mächtigen und Besitzenden, die in der Krise nicht mehr allein die Basis für die Ausübung der Macht bilden kann, erzeugt aus ihrer inneren Spannung neue, möglicherweise vermittelnde, möglicherweise ersetzende Machtzentren, beziehungsweise stärkt solche, die bis dahin mehr oder weniger eingehegt und zivilisiert erschienen. Die Bürokratie, das Militär, die Wissenschaft, das politische Marketing, die sogenannten Mainstream-Medien, die, wie es scheint, zu den großen Gewinnern der Krise gehören. Religiöse Organisationen, Mafia, sofern es dem organisierten Verbrechen gelingt, sich weiter als Beiträger zur Stabilisierung zu etablieren. Und politisch-ökonomische Hybridorganisationen des Finanzkapitalismus, die ohne demokratische Legitimation auskommen. Die Europäische Zentralbank, um nur eine besonders einflussreiche zu nennen. Geschwächt werden zur gleichen Zeit zivilisierende und moderierende, kosmopolitische statt globalisierte Institutionen, wie die Vereinigten Nationen im Allgemeinen, die Weltgesundheitsorganisation im Besonderen, alle Organisationen der demokratischen Zivilgesellschaft, zugegeben der offene Krieg der postdemokratischen Regierungen gegen zivilgesellschaftliche Organisationen, mit aufklärerischem, kritischem und demokratischem Ansatz hat schon geraume Zeit vor Ausbruch der Corona-Krise, nämlich im Nachgang der Finanzkrise und der von ihr ausgelösten kritischen Analyse begonnen. und schließlich alle widerständige, eigensinnige und unabhängige Kultur. Die Wiederherstellung der kulturellen Institutionen nach der Krise wird nicht ohne Unterstützung durch den Staat bzw. die Wirtschaft möglich sein. Wer glaubt an die Uneigennützigkeit dieser Systeme? Der Krisenmodus kann also auf absehbare Zeit gar nicht abgeschaltet oder überwunden werden, denn die ursprüngliche, durch die Pandemie ausgelöste Krise ist nur Verstärkung und Transformation anderer, längerfristiger Krisen und zugleich initial für neue Krisen, die aus der Latenz in die akute Phase versetzt werden. Der Verteilungskampf um die Folgekosten hat längst begonnen. Im Wesentlichen stehen die Hauptergebnisse bereits fest. Der neu verschuldete Staat wird seinen Menschen nur mit dem Allernötigsten helfen, wenn überhaupt. Und diese Hilfe binden an weitere Formen der bürokratischen und sozialen Unterwerfung. Er wird vor allem das System und seine Repräsentanten und Machthaber stützen und dabei auf längere Sicht eine weitere Umverteilung von unten nach oben vornehmen müssen. Der Kulminationspunkt, auf den diese Umverteilung zuzusteuern droht, ist ein Bürgerkrieg, auf den die terroristische Rechte schon seit geraumer Zeit und, was den populistischen Flügel anbelangt, mit bemerkenswerter Unterstützung aus Politik und Ökonomie hinarbeitet. Die dritte Folgekrise wird ein absehbarer Umschlag von postdemokratischen in autokratische, wenn nicht faschistische Regierungsformen sein, der in etlichen Ländern Europas bereits stattgefunden hat und in anderen bislang nur immer noch gerade so verhindert werden konnte. Jede Krise erzeugt, wenn die Chance zum Game Change nicht genutzt wird, immer weitere Krisen. Sie ist zugleich aber auch ein Mittel, andere Krisen zu verschleiern. Zu den verschleierten Krisen in dieser Zeit gehören die inneren Krisen der beiden Ordnungssysteme Demokratie und Kapitalismus. Ganz zu schweigen von einer Reihe von Kultur- und Legitimationskrisen, den Krisen der Sozialsysteme, der ökonomischen Steuerungssysteme und der gesellschaftlichen Subsysteme wie Polizei, Geheimdienst und Justiz. Am Ende schließlich stehen zwei Megakrisen. Die Krise der Bewohnbarkeit des Planeten insgesamt und die Krise des Subjekts, des Menschen als individuell denkende, fühlende und handelnde Einheit. Diese Krisen mit dem Potenzial der endgültigen Katastrophe erscheinen zwar, verglichen mit den alltäglichen und strukturellen Problemen der akuten Krise, in weiter Ferne. Sie sind aber, ob wir das in den gegenwärtigen Bewältigungsversuchen nun wahrhaben wollen oder nicht, mit dieser eng verbunden. Die Welt retten und das Ich retten, beides scheint in der Krise, in der Krise, in der Krise schwerer möglich denn je. Hello, virus from Wuhan. Another problem's here again. Because you see the contagion creeping, and the virus is indeed spreading, and the memory of SARS planted in my brain still remains. We stand and fight the virus. We hear of theories how it blooms. Snakes and bats became a flu, passing the sickness from man to man. Now it's growing, getting out of hand. It's a virus that has traveled near and far. Corona, we have to fight the virus. This news I saw, 10,000 people, maybe more. People falling sick with much coughing, people falling ill with much sneezing, people worried for their health and their so dear, pneumonia. We keep the fight, the virus. Keep your hands, you always know. Hygiene will stop that virus grow. When you sneeze, cover with a tissue. Even coughing, just let me teach you. Wear a mask if you're sick so that others won't get it too. We count on you to help to fight the virus. Together we must overcome to beat this virus, fight as one. A life of health and harmony. It's in our hands, it's up to you and me. For the health of our land, of our friends and family. Humanity, we will win this fight, the virus. Medien, Politiker und Unternehmen sich eine Expertenmeinung zum gesinnungspolitischen Umgang mit Krisen einholen möchten, läutet sein Telefon. Professor Dr. Nico Rose ist Wirtschaftspsychologe mit einer Vorliebe für positive Psychologie und unterhält ein bedingungslos optimistisches Blog, das gegenwärtig von der sonst üblichen lustvoll autoritären Mitarbeitermotivation ablässt, um sich der Corona-Krise zu widmen. Bereits dessen Titel deutet an, dass die Gesundheitskrise als Möglichkeit zur Stärkung einer virengestützten Gemeinschaftsmoral begrüßt wird, die freilich nicht sozialdarwinistisch auftreten möchte. Was uns nicht umbringt, macht uns weiser. Zu behaupten, die Krise mache uns stärker, klänge zu sehr nach kapitalistischer Ellenbogenmentalität. Der Traum von einer kriseninduzierten Weisheit dagegen proklamiert eine Logik des Survival of the Softest, nach der am Ende diejenigen geläutert aus dem Notstand hervorgehen, die das Niederkonkurrieren der Ärmeren und Schwächeren mit einer Rhetorik von Respekt, Umsicht und gegenseitiger Hilfe zu verbinden wissen. Im Sinne dieser Maxime widmet sich Rose der Frage, welche Haltung wir zur Pandemie und dem Leben an sich einnehmen sollen. Es gibt Wege zwischen alles wird gut, alles wird schlecht und alles egal. Diese Attitüde, die auf die vulgärphilosophische Rationalisierung allgemeiner Ohnmacht hinausläuft, bezeichnet er als Meliorismus. Darunter sei die metaphysische Überzeugung zu verstehen, dass wir durch unser Handeln die Welt verbessern können und dass dieser Fortschritt echt ist. Im Gegensatz zur Ansicht, dass die Verbesserung der Conditio Humana lediglich eine Illusion, eine Art Sisyphos-Arbeit sei. Nicht die gesellschaftlichen Institutionen, die Produktions- und Arbeitsbedingungen, sondern einzig und allein wir sollen es sein, die aus der Welt unter Absehung aller Vermittlungsinstanzen und in einer Art autogener Selbstdressur einen besseren Ort machen. Nach einer solchen Mischung aus Psychologie und Scharlatanerie besteht gegenwärtig erhöhte Nachfrage, weil die Bevölkerung laut einer von Rose initiierten Blitzumfrage zum psychischen Erleben während der Corona-Krise, an der mehr als 1000 Menschen teilgenommen haben, schlechter drauf ist als sonst. Im Kern lässt sich festhalten, dass die Menschen aktuell weniger positive und mehr negative Emotionen verspüren, vor allem Sorge. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Viele Menschen kultivieren gegenwärtig mehr Dankbarkeit als vor der Corona-Epidemie. Zudem bemerken etwa 70% der Personen in der Stichprobe Anzeichen eines psychischen Wachstums, zum Beispiel mehr Klarheit zur Frage, was wirklich wichtig ist im Leben. Nicht um das also, was den Menschen Sorge bereitet, kümmert sich der positive Psychologe, sondern ausschließlich um die Tatsache, dass sie sich sorgen. Sein Problem sind negative Emotionen, nicht die negative Wirklichkeit, auf die jene reagieren, weshalb er sich um das ökonomische Wachstum wenig, um das psychische aber nachhaltig bemüht. Auch die materiellen Bedingungen von Gesundheit sind ihm weniger wichtig als die ideellen. Die Frage, was wirklich wichtig ist im Leben, an sich beschäftigt schließlich die Menschen umso mehr, desto leerer und trister ihr eigenes ist. Die inflationäre Verbreitung von Dankbarkeit in Zeiten der Krise, die Kassiererinnen und Pflegern, Krankenschwestern und anderen systemrelevanten Menschen gilt, erscheint ihm daher als positive Ausnahme inmitten der verbreiteten schlechten Stimmung und nicht als das, was sie ist. Symptom eines Lebens in einer Notgemeinschaft, in der alle auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen sind. Dankbarkeit ist keineswegs immer eine angenehme Eigenschaft. Als ideeller Ersatz für angemessenen Lohn, als Ausdruck der Loyalität unfreier Menschen zu denjenigen, die ihnen gerade noch das Leben gestatten, ist sie vielmehr Symptom gesellschaftlicher Unfreiheit. Deshalb ist es keine Überraschung, dass in einer Notsituation, in der sich die Menschen dem Staat und einander ausgeliefert fühlen, die Dankbarkeit wächst. Aus der Verleugnung dieses Zusammenhanges resultiert nicht nur bei Rose, sondern auch bei seinem Fach- und Gesinnungsgenossen Ralf Hertwig eine Gemeinschaftspropaganda, die allen Ernstes behauptet, das Virus mache alle Menschen unabhängig von ihrer ökonomischen Lage gleich. Im Nachrichtenmagazin Der Spiegel erklärt Hertwig die Gesundheitskrise zum neuen deutschen Sommermärchen. Unsere Gesellschaft ist fragmentierter geworden, aber dieses Virus bringt uns alle in dieselbe Situation. Und weil wirklich alle betroffen sein können, wird niemand stigmatisiert. Das Virus ist unser gemeinsamer Feind. Wenn es uns gelingt, ihn zu bekämpfen und dafür zu sorgen, die Ausbreitung möglichst zu verlangsamen und Menschenleben zu retten, kann das ein positives Gefühl der Gemeinschaft und des gemeinsamen Erfolgs auslösen. Die Interviewerin fühlt sich nach diesen wärmenden Worten denn auch tatsächlich an die Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 erinnert. Angesichts der weitgehenden Einschränkung der Versammlungsfreiheit mag es geschmacklos erscheinen, das Corona-Wir-Gefühl mit der Fußball-WM zu vergleichen. Aus der Perspektive des positiven Psychologen aber ist es schlüssig, weil das psychische Wachstum, das er den vor sich hin Vegetierenden empfiehlt, nicht auf reale Menschenversammlungen angewiesen ist. Die autosuggestive Selbstertüchtigung kann auch als Heimtraining funktionieren, indem die vereinzelten Einzelnen sich beim täglich gleichen Blick auf ihren öden Hinterhof als Teil einer Leidens- und Fürsorgegemeinschaft wahrnehmen, deren Zugehörige dadurch, dass sie sich nicht versammeln dürfen, nur umso enger zusammenrücken. Die Begeisterung für die angesichts einer Notsituation wachsende Stumpfheit der Individuen, die in der geistigen und sinnlichen Verkümmerung den Bedarf nach emotionaler Selbstaufrüstung erkennt, verbindet die positive Psychologie mit der Zukunftsforschung, die in Zeiten der Krise Morgenluft wittert. Zukunftsforscher übernehmen nach der Abdankung der wissenschaftsfeindlichen Esoterik den Job, den Astrologen, Wahrsager und Dorfpropheten früher ausgeübt haben, mit dem Unterschied, dass sie im Gegensatz zu diesen dank ihrer akademischen Expertise ernst genommen werden. Der in Wien lebende Soziologe und Journalist Matthias Horks, der sich auf seiner Webseite als Trend- und Zukunftsforscher, Publizist und Visionär vorstellt, beantwortet in einem Text zur Krise die Frage, wann Corona denn vorbei sein wird, im auftrumpfenden Ton des todesverliebten Do-it-yourself-Metaphysikers. Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt. Abgesehen von der Frage, ob wir Hawksons pseudoterminologisches Geschwurbel nicht eher als Hochstapelei qualifizieren würden, ist der Sadismus bemerkenswert, mit dem hier ein selbstgekrönter Experte eine gesellschaftliche Situation, die jeder vernunftbegabte Mensch nicht anders denn als zeitweiliges, unvermeidliches Übel begreifen kann, als Chance für eine kollektive Selbstdressur der Volksgenossen verkauft. Weil Demagogie ohne Argumente auskommen muss, greift Hawks ebenfalls ständig auf die erste Person Plural zurück, die auch die Rhetorik der positiven Psychologen durchzieht. Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zur Vereinsamung führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre fühlten viele von uns sich sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen. Das hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel Intervallfasten probierte und dem plötzlich das Essen wieder schmeckte. Mit ungeliebten Familienmitgliedern auf 1,5 Zimmern zusammengesperrte Hartz-IV-Empfänger kann er damit so wenig meinen, wie jene muslimischen Frauen, denen mit dem Gang in die Öffentlichkeit die einzige Möglichkeit genommen wird, ihrem Vormund zu entfliehen. Auch Leute, die ihr Essen nur bei Aldi kaufen können, dürfte er fürs Intervallfasten kaum begeistern. Stattdessen dient seine Propaganda der Selbstermunterung eines technologieaffinen grünen Bürgertums, dessen Angehörige schon immer fanden, dass die Zivilisation den Planeten wie Krebs befallen habe und dass die aus Amerika importierte Reizüberflutung den Sinn der Menschheit für Nachhaltigkeit und Tiefenentspannung schädige. Hawks Zukunft ist in Wahrheit ein Deckbegriff für den Verzicht, über die Negativität der Gegenwart nachzudenken, um durch praktisches Handeln das Hier und Jetzt für alle Menschen lebenswerter zu machen. Tatsächlich laufen die Einschwörung auf Positivität und die Vereidigung auf die Zukunft auf ein Training heraus, durch das die Menschen sich als präventionstüchtige Konformisten vor Gott und einander angenehm machen sollen. Der Glaube, das Gegebene, wie viel Leid es auch bereithält, sei an sich positiv, verstellt die Frage danach, was denn da als Positives akzeptiert wird. Und ob das, was da ist, allein deshalb schon bejahenswert ist. Um solche Erwägungen anzustellen, benötigt man nicht einmal Adornos negative Dialektik. Der französische Philosoph Pascal Bruckner beschreibt in seinem Essay »Verdammt zum Glück« die Gesellschaft, die sich mittels eines Stabs von Therapeuten und Staatsphilosophen aufs Positive einschwört, als im Namen des Glücks verübten Verrat am Glück. Anstelle von Großzügigkeit, Spontaneität und Interesse am anderen treten in ihr die Sorge um das narzisstisch deformierte Selbst und eine an ästhetischen Prinzipien orientierte Lebensführung. Bereits in der Antike war der Hedonismus keine Lehre des erfüllten Glücks, sondern eine Ethik der beschränkten Genüsse. Heute sind es Banalitäten, die bei den Menschen ansonsten stillgestellte Leidenschaften auslösen. Sportverein, Koch- und Yogakurs verpflanzen in den Alltag der Bürger den gleichen Stumpfsinn, der ihnen in Form von Coachings, Teamtreffen und freiwilligen Gesundheitsangeboten im Beruf begegnet. Entsprechende Angebote stehen nicht nur in New Age-Zentren und Polyamorie-Zirkeln hoch im Kurs, auch in der Psychologie avancieren fernöstlich spirituelle Techniken der Selbstzurichtung zu anerkannten Methoden. So arbeitet die positive Psychologie an einer Umformung der klinischen Psychiatrie in eine Variante der Achtsamkeits- und Selbstoptimierungsworkshops, die von den gesellschaftlichen Bedingungen psychischer Krankheit immer stärker abstrahiert. Norbert Elias hat solch affirmative Verinnerlichung der an das Subjekt herangetragenen Erfordernisse als Selbstzwangapparatur bezeichnet. Bejaht wird dabei nicht die Notwendigkeit der Anerkennung des Realitätsprinzips als Voraussetzung gelingender Vergesellschaftung, sondern die eingeschränkte, ärmliche Wirklichkeit, aus der solche Vergesellschaftung ihrem eigenen Anspruch nach herausführen soll. Die paradoxe Begeisterung, mit der positive Psychologen und Zukunftsforscher die im Notstand verhängte Quarantäne, also das Verbot, Gruppen und Versammlungen zu bilden, als Stärkung des Gemeinschaftsgefühls verherrlichen, führt das Deprimierende solcher Positivität vor Augen. Ihr Kern ist die Glorifizierung der Banalität. Im 13. Jahrhundert bezeichnete der Begriff banal das, was den in einem Herrschaftsbereich angesiedelten Hörigen zur gemeinsamen Nutzung offeriert wurde. Ab 1800 wurde das Wort in Wörterbüchern mit zwangsmäßig oder gebieterisch übersetzt. In der Gegenwart bezeichnet die Rede von der Banalität den öden, unfreien und tristen Aspekt des Alltäglichen. Das, worin der Alltag nicht unbehelligte Zerstreuung, Ablenkung und Glück in der Trivialität verspricht, sondern die Zwänge noch einmal wiederholt, denen die Individuen in Beruf und Privatleben ausgesetzt sind. Diese Banalität als Urquell von Zufriedenheit auszugeben, ist Aufgabe der positiven Psychologen und Zukunftsforscher. Ihren Ursprung hat die positive Psychologie im Konzept der Wellness, das zu Beginn der 50er Jahre in den USA als Oberbegriff für eine neue Gesundheitsbewegung mit spirituellem und esoterischem Unterton firmierte und später von Teilen der 68er-Bewegung kultiviert wurde. Das heutige Freiberuflertum und Start-up-Unwesen, dessen Protagonisten auf psychogene Selbstaufmöbelung mehr Kraft verwenden als auf ihre Arbeit, wurzelt in einer Zeit, in der die Enttraditionalisierung der Lebensweisen historisch beispiellose Möglichkeiten der eigenverantwortlichen Selbstorganisation hervorbrachte und gleichzeitig den Wunsch entstehen ließ, die entfesselten Möglichkeiten gesellschaftskompatibel einzuhegen, zu moderieren und zu integrieren. Als Ort solch desintegrierender Integration hat Wolfgang Port 1985 in einem Text für den Band »Diktatur der Freundlichkeit« die Gruppe ausgemacht. Anders als politische Organisationen, Kegelvereine und die anonymen Alkoholiker ist die Gruppe inhaltlich nicht näher bestimmt, widmet sich keinem außerhalb von ihr existierenden Gegenstand und bezieht sich nur auf sich selbst. Daher ist sie ebenso leer wie in ihren Ansprüchen total. Sie nimmt ihre Mitglieder permanent als ganze Menschen in Beschlag und presst nicht einfach ihre Arbeitskraft, sondern ihre Fähigkeit zu Affektivität, Zuwendung und Identifikation aus ihnen heraus. Sie verlangt nicht Kooperation, sondern Hingabe. Dadurch wird sie, laut Port, zur Zuflucht für Menschen, denen das Leben alle Ansprüche ausgetrieben hat. Weil sie mit der Gruppe im Sinne praktischer Vernunft überhaupt nichts anzufangen wissen, weil sie von ihr nichts anderes wollen als die Bestätigung ihrer selbst als Teil eines emotional verschweißten Zwangsverbandes, können die Angehörigen der Gruppe auf empirische Begegnungen gut verzichten, denn jedes wirkliche Kennenlernen eines anderen, jede Lust an dem, was in den angloamerikanischen Staaten Common Sense heißt und nicht auf Gemeinschaft, sondern auf Öffentlichkeit beruht, droht die Beschwörung emotionaler Verbundenheit zu torpedieren. Der Zustand der Banalität, der Rückverwandlung des Alltags in Tristesse, bietet der Gruppe hervorragende Existenzbedingungen. Von diesen Bedingungen profitieren Psychogurus, Zukunftsforscher und andere Krisencoaches umso mehr, desto stärker das Bedürfnis wird, das Bewusstsein der Widersprüchlichkeit der äußeren wie inneren Wirklichkeit zu verdrängen. Krise ist für solche Propheten nie der Ausdruck solcher Widersprüchlichkeit, sondern die Chance, die Widersprüche aus der Welt zu schaffen. Eine Situation, in der den Menschen die spontane Begegnung mit Fremden ebenso weitgehend verwehrt ist wie die Versammlung zum öffentlichen Streit, erscheint Leuten wie Rose und Hawks fast schon als Paradies auf Erden. Wer ihnen mit praktischen Fragen nach öffentlicher Gesundheit, politischer Partizipation und ökonomischer Not kommt, für den haben sie so viel Verachtung übrig wie für die Krankenpflegerin, die nach Überweisung eines Notgroschens künftig genauso miserable Arbeitsbedingungen haben wird, wie immer schon. Wash your hands several times a day. Step two, if you sneeze, please do not spray. Always use your elbow or a tissue, okay, so we won't get no corona infection. So we won't get no corona infection. Step three, remember to cover the beans so the virus cannot float around and win. Step four, do not shake hands at all. Step five, always give the doctor a call. Step six, if you feel like a walking dead, please do us a favor and stay in bed. So we won't get no corona infection. So we won't get no corona infection. So we won't get no. Anders als ein unter Staatskritikern populäres Gerücht es will, hat der Gesundheitspolitik als Teil von Fürsorgepolitik in bürgerlichen Nationen stets eine fortschrittliche Funktion. Selbst wenn ihr immer und notwendig ein ideologisches Moment innewohnte, der Widerspruch zwischen dem Mythos von Public Health und dessen deprimierender Realität wird am gegenwärtigen Großbritannien greifbar, sind das hohe durchschnittliche Lebensalter in westlichen Gesellschaften, die Möglichkeit, bis ins Alter unabhängig von naturwüchsigen Familien und Verwandtschaftsbanden eine selbstständige Existenz zu führen, sowie die Tatsache, dass Gesundheit und Krankheit zwar immer noch in großem Maße, aber nicht mehr schicksalhaft an die soziale Herkunft gebunden sind, Resultate einer staatlichen Wohlfahrtspolitik, die indessen nicht nur von anarcho-liberalen Apologeten des freien Marktes, sondern auch von staatsskeptischen Foucaultianern immer aggressiver in Frage gestellt wird. Dabei ist, was diese heroisch zu stürzen vorgeben, schon längst in sich zusammengebrochen. Was in heutigen bürgerlichen Staaten noch an Fürsorge und Wohlfahrt als die klassischen Staatsaufgaben erinnert, darin bestehen auch zwischen Frankreich, Großbritannien und Deutschland inzwischen immer geringere Unterschiede, das sind realhistorisch Relikte einer vergangenen Epoche. So wie kein Mensch mehr glaubt, dass die Rente sicher ist, so glaubt auch keiner, der entsprechend der neobiedermeierlichen Mode neuerdings wieder den Partner heiratet, dass sich damit ernsthaft ökonomische und soziale Sekurität erkaufen lässt. Bestenfalls minimiert man so das Risiko, später prekär und allein dazustehen. Doch weil die sozialpsychologischen Bedingungen nicht mehr existieren, die es einmal plausibel erscheinen ließen, die Ehe als Verwirklichungsform individuellen Glücks anzusehen, weiß auch jeder, der sich für solches Risikomanagement entscheidet, um die Zwänge, die die Partner sich damit einhandeln und die aus der intimen notwendig eine sachliche und dadurch desillusionierende Beziehung machen. Eben wegen dieser mittlerweile selbst zu einer Art Alltagsreligion gewordenen Nüchternheit erscheinen romantisch aufgeputzte Partnerschaften in der Gegenwart als besonders reibungslos funktionierende Zwangsverbände. Weil die einst durchaus auf Erfahrung gegründete Hoffnung, Intimität und Liebe vermöchten, den lebendigen Widerstand gegen die Welt, wie sie ist, zu befeuern, irreversibel der Vergangenheit angehört, taugt der emotionale Firlefanz als nicht geglaubtes Versprechen zum empfindsamen Schmiermittel des Selbstmanagements, das seinerseits als gefühlstechnologische Kompetenz immer stärker emotional und libidinös besetzt wird. sich miteinander wohlzufühlen, einander zu vertrauen und sich aufeinander zu verlassen, gilt als Zeichen sozioökonomischer Tauglichkeit und Konformität, nicht als Zweck in sich selbst, der womöglich im Widerspruch gegen die Gesellschaft erst zu erringen wäre. Überhaupt kennzeichnet es den gegenwärtigen Entwicklungsstand der bürgerlichen Gesellschaften, dass ihre Zugehörigen an die Ideologien, die sie als Restmüllsammlung der eigenen Vorgeschichte mitschleifen, selbst nicht mehr glauben. Mit der Fähigkeit, den falschen Schein ernst zu nehmen, ohne den die Begriffe des Individuums, des Glücks, der Freiheit und der Solidarität jeden Sinn verlieren, ist den Menschen auch die Fähigkeit verloren gegangen, enttäuscht zu werden. Enttäuschung kann nur erfahren, wer sich zuvor getäuscht hat. Wer sich illusionslos einer Wirklichkeit verschreibt, die als Konglomerat empirischer Tatsachen oder schlimmer noch von bloßen Fakten zur unentrinnbaren Grundlage alles Denkens und Urteilens erklärt wird, der ist bereits dadurch konstitutiv unfähig zur Kritik, die sich als sich selbst reflektierende Enttäuschung stets an der Kluft zwischen Fantasie und Empirie entzündet. Und zwar nicht, um die unbefriedigende Empirie den Wünschen der Menschen einfach gleichzumachen, sondern um in der Konfrontation von Wunsch und Wirklichkeit die Beschränktheit beider ins Bewusstsein zu heben. Kritik bezeichnet nicht das polterige Aussprechen unliebsamer Tatsachen, sondern solche Bewusstmachung. Sie reagiert auf die Einsicht, dass die Menschen, indem sie tun, was sie tun, immer zugleich mehr, weniger und anderes tun, als sie zu tun glauben. Dass keine menschliche Handlung je in ihren Motiven, Zwecken und Folgen aufgeht. Dass hinter der Fassade der Rationalität stets ein unbewusstes, nicht rational erhelltes wirksam ist. Das durch die Kritik erhellt werden soll. Sie ist die praktische Antwort auf die Einsicht in das Fortbestehen einer unvernünftig eingerichteten Welt unter den Bedingungen von Kalkül und Rationalität. Genau darum kann sich eine Kritik der im Zuge der Corona-Krise unter dem Vorzeichen der Gesundheitsprävention durchgesetzten gesellschaftspolitischen Maßnahmen nicht darin erschöpfen, diese nach den Kriterien des erodierenden Fürsorge- und Wohlfahrtsstaats zu beurteilen und jeweils für gut zu befinden oder zu verwerfen. Mit dem Umbau jenes Staates haben sich vielmehr Begriff und Wirklichkeit dessen, was Fürsorge und Gesundheit heißt, tiefgreifend verändert. Und zwar schon lange vor der gegenwärtigen Gesundheitskrise. Allein schon die Tatsache, dass der Wohlfahrtsstaat seine einst halbwegs glaubwürdigen Versprechen, sich um die Alten und in Not geratenen zu kümmern, das Prinzip der Solidargemeinschaft zumindest nicht völlig preiszugeben, eine wenigstens statistische Erhöhung des Lebensstandards von Generation zu Generation zu ermöglichen, derart schnell und restlos preisgegeben hat, lässt rückblickend auch jene Versprechen selber dubios erscheinen. Vollends erregt die Emphase Skepsis, mit der dieselben Staatsbeamten, die noch vor wenigen Monaten die Legalisierung der Sterbehilfe befürworteten, die Zahl der Notaufnahmen in Krankenhäusern reduzieren wollten und Gesundheitspolitik rein funktional im Verhältnis zur Funktionstüchtigkeit der Individuen betrieben haben, nun plötzlich fordern, den Gesundheitsschutz gegenüber der Ökonomie zu privilegieren. Vor allem die unter dem Schlagwort der Kontaktreduktion figurierenden Maßnahmen, die mit der erklärten Absicht, den sterblichen, vulnerablen Leib zu schützen, unmittelbar und einschneidend in die Intimsphäre und Leiblichkeit der Bürger eingreifen, lassen sich nur angemessen verstehen, wenn die Prämisse jeglicher Ideologiekritik ernst genommen wird, dass gesellschaftliche Prozesse immer mehr sind als das, was sich an ihnen positiv beschreiben lässt. Weil sich in ihnen hinter dem Rücken der Subjekte etwas durchsetzt, das hinausgeht über die Faktizität, zu der jene Prozesse dem positivistischen Blick gerinnen. Wo die auf Gesinnung statt auf Erkenntnis schielenden Bürger bescheidwisserisch gesundheitspolitische Präventivmaßnahmen verdammen oder loben, für zu radikal oder nicht radikal genug erklären und sich politischer Streit in den partikularen Meinungsbekundungen erschöpft, die man sich gegenseitig um die Ohren haut, regrediert Öffentlichkeit zum Positivisten-Stammtisch, der gern auch ein Obskurantisten-Stammtisch sein kann, dessen Mitglieder sich aber ihres eigenen Urteils in jedem Fall umso sicherer wähnen, desto weniger sie verstehen, wovon sie sprechen und was sie dabei tun. Was solcher Spiegelfechterei zwischen Wissenschaftsgläubigen und Obskurantisten, zwischen Gesundheitszivilbürgern und Hygieneanarchisten angesichts von Corona von Anfang an zum Opfer gefallen ist, war die Einsicht in den Zusammenhang von Gesundheits- und Sexualpolitik, der die gängigen Appelle an Disziplin und Abstand ebenso grundiert wie die promiskuitiv aufgemotzten Protestpartys sogenannter Corona-Rebellen. Dass es, wo von Gesundheit gesprochen wird, immer auch um Sexualität geht, verdankt sich indessen nicht der Manipulation durch eine heimtückische Disziplinargesellschaft, die den Gesundheitsschutz aus bevölkerungspolitischen Gründen in Dienst nimmt, um die Bürger zur Verinnerlichung sexualpolitischer Normen zu animieren. Vielmehr ist die Verbindung von Gesundheit und Sexualität in der Sache selbst begründet. Sexualhygiene ist kein Propagandaschlagwort, sondern bezeichnet seit dem 19. Jahrhundert den historischen Konnex von sexual- und gesundheitspolitischem Fortschritt. Die Tatsache etwa, dass mit der wachsenden Einsicht in die Übertragbarkeit von Geschlechtskrankheiten, in die Wirksamkeit verschiedener Verhütungsmethoden, wie auch in die leiblichen und das heißt organischen und anatomischen Konstitutionsbedingungen sexueller Lust, der freiere Genuss dieser Lust immer mehr Menschen zugänglich geworden ist, dass mithin die Sphäre des Schmuddeligen und Sinistren, die in der Lust tatsächlich besonders stark erfahren werden kann, zur Inszenierung, nicht aber zur Natur des Eros gehört, der selbst wiederum keine bloße Natur, sondern Ergebnis artifizieller Stilisierung ist. Die Lust zu steigern, vermögen das Geheimnis, das Verbotene, ja selbst der Schmutz und die Tristesse nur dann, wenn sie sich als Ergebnis einer Wahl einstellen. Insofern widerspricht ihre Bedeutung für die erotische Erfahrung nicht der Sexualhygiene, sondern setzt diese voraus. Umgekehrt aber hat auch jeder gesundheitspolitisch begründete Eingriff in die körperliche Integrität der Individuen als unmittelbarer Zugriff auf deren Leiblichkeit einen sexuellen Aspekt, auch wenn dieser in der medizinischen, pflegerischen und pädagogischen Praxis meistens verdrängt wird. Nicht einfach aufgrund abzuschaffender sozialer Hierarchien sind Pflegeheime, Krankenhäuser, Schulen und Kindertagesstätten sexualpolitisch besonders heikle Räume, sondern weil es in Pflege- und Erziehungsberufen ihrem eigenen Begriff nach um die Vermittlung und Regulierung libidinöser Impulse geht. Sterbende werden nicht gestreichelt oder bei der Hand gehalten, damit ihr Tod humaner ist, sondern weil die libidinös aufgeladene Berührung das ist, was sie am meisten entbehren. Kranke bedürfen während ihrer Krankheit des liebevollen körperlichen Kontakts, weil Krankheit immer, auch als psychische, ein somatisches Phänomen ist. Und Berührungen spielen beim Umgang mit Kindern nicht einfach deshalb eine große Rolle, weil das den Lernerfolg steigert, sondern weil Kinder in der körperlichen Erfahrung der anderen die Unterscheidung zwischen sich und der Außenwelt einüben, die konstitutiv für die Individuation ist. In diesem Sinne ist jede Kommunikation und die in den Erziehungs- und Pflegeberufen auf besonders widersprüchliche Weise von dem abhängig, was Bataille in luzidem Unterschied zu üblichen soziologischen Interaktionstheorien Partizipation nennt. Von der wechselseitigen somatischen Identifikation derer, die miteinander kommunizieren und dabei im intellektuellen und sachlichen Austausch nur graduell, aber nicht prinzipiell anders als im erotischen, auf die leiblich erfahrene Gegenwart der anderen antworten. Eine Kommunikation, die sich in solch leiblicher Partizipation erschöpfte, wäre magisch und regressiv. Eine Kommunikation aber, die verdrängt, dass sie noch in ihrer äußersten Vermitteltheit und Abstraktheit somatisch konstituiert, nämlich von der leiblichen Gegenwart der sich miteinander Austauschenden abhängig ist, tendiert dazu, den Leib als materielle Voraussetzung menschlichen Handelns, Sprechens und Denkens, als Bedingung von Gesellschaft überhaupt, zu exorzieren. Und eben diese Tendenz entspricht unter den Vorzeichen der Digitalisierung, Flexibilisierung und Entkörperlichung von Arbeit einem allgemeinen sozioökonomischen Trend, der bestimmt keiner in Richtung Freiheit ist. Bezeichnend für den Zusammenhang zwischen Gesundheits- und Sexualpolitik seit Corona ist der nur selten reflektierte Widerspruch, dass mit der erklärten Absicht, den sterblichen Leib vor Krankheit und Leid zu schützen, in der gesellschaftlichen Praxis eine in dieser Form ungekannte Offensive gegen Partizipation einherging, was den Kranken, und zwar nicht nur den Corona-Infizierten, den Risikogruppen und weniger rigide auch der gesamten übrigen Bevölkerung seit Corona entweder versagt oder wenigstens erschwert und moralisierend ausgeredet wurde, ist die Fähigkeit zur Partizipation im Sinne wechselseitiger, libidinöser Identifikation. Unter der Maßgabe von Gesundheits- und Seuchenpolitik ist ein solches Zurückdrängen von Partizipation zunächst einmal durchaus rational. Wo bestimmte Formen unmittelbaren körperlichen Kontakts die Gefahr erhöhen, sich anzustecken und damit potenziell nicht nur sich selbst, sondern andere zu gefährden, sind gesundheitlicher Selbstschutz, Abstand halten, größere Vorsicht beim Körperkontakt mit Fremden und auch eine bessere Prävention bei sexuellen Kontakten kein staatspolitischer Irrsinn, sondern vernünftig. Doch wie diese Einsicht in die Rationalität des Gesundheitsschutzes sich gesellschaftlich konkretisiert, das ist durch den Primat der Gesundheitsfürsorge keineswegs vorgegeben. Die Notwendigkeit, Leben zu retten und die körperliche Unversehrtheit der Bürger zu sichern, begründet nicht an sich schon alle Maßnahmen, die zu diesem Zweck durchgesetzt werden. Überdies garantiert nicht jede Maßnahme zum Zweck des Lebensschutzes schon allein dadurch Leibesfreundlichkeit und Lebensbejahung. Im Gegenteil waren viele der zum Zweck der Kontaktreduktion weitgehend ohne Diskussion etablierten und von Politik und Medien mehrheitlich für alternativlos erklärten Maßnahmen durch die Tendenz charakterisiert, den Leib, dessen Schutz sie dienen sollten, in seiner Qualität als libidinöser Leib einzuschränken, zu reduzieren und zu disziplinieren. Dies betrifft keineswegs nur die drastische Einschränkung von Möglichkeiten sexueller Kontaktanbahnung in Clubs, Diskotheken, Bars und so weiter, die gesundheitspolitisch noch am plausibelsten begründet werden konnte, deren Konsequenzen zum Beispiel für die Entwicklung Jugendlicher aber unbedingt untersucht werden müssten, sondern viel stärker noch Formen libidinösen Kontakts mit und zwischen Kranken, Alten und Kindern. Dass in der Zeit des sogenannten Lockdowns die Bewohner von Altersheimen und die Insassen von Krankenhäusern, und zwar unabhängig davon, ob sie mit Covid-19 infiziert waren oder nicht, zeitweise keinerlei Besuch, nicht einmal von nahen Verwandten empfangen durften, dass Sterbende gezwungen waren, mit ihren Angehörigen per Bildschirm zu kommunizieren, dass selbst Trauerfeiern ohne leibliche Gegenwart der Trauernden per Telekonferenz abgehalten wurden, das alles war nicht einfach nur durch das Faktum der Pandemie präjudiziert. So wenig wie die nach dem Lockdown fortgeführten Formen des Homeschooling und Online-Teaching oder die in den Schulen geltenden Kontaktbeschränkungen und Pflichten zum Maskentragen einfach alternativlose Antworten auf die empirisch vorhandene Gesundheitsgefahr sind. Ob unter den Verhältnissen der Pandemie die Möglichkeiten dafür geschaffen werden, dass Alte und Kranke ihren Angehörigen, sofern alle Beteiligten es sich wünschen, einander trotzdem körperlich nahe sein können, oder ob die Angehörigen den Leidenden beim Leiden nur noch zusehen dürfen, ohne selbst gegenwärtig zu sein, eben solche Gegenwart ermöglicht im Grunde erst das Mitleiden, Ob Trauerfeiern den widrigen Bedingungen zum Trotz so gestaltet werden, dass ihre notwendige Voraussetzung, die leibliche Gegenwart der Trauernden, ermöglicht oder untergraben wird, das alles sind keine rein gesundheitspolitischen Entscheidungen, sondern gesellschaftliche Antworten auf eine Gesundheitskrise. Wie diese Antworten jeweils ausfallen, das hängt nicht nur von der gesundheitlichen Gefahr ab, sondern vom Zivilisations- und Reflexionsstand der Gesellschaft, die auf diese reagiert. Selbst wenn man all die genannten Maßnahmen als richtig und rational beurteilt, wäre mithin einzugestehen, dass die westlichen Gesellschaften unter Corona im Namen ihres gesundheitspolitischen Schutzauftrages in krasser Weise und nationenübergreifend mit ihren eigenen zivilisatorischen Kodizes gebrochen haben. Der Zivilisationsstand einer Gesellschaft bemisst sich nicht allein an Grad und Qualität der von ihr hervorgebrachten Formen von Vermittlung und Abstraktion, sondern auch daran, wie in jenen Vermittlungen das, was vermittelt werden soll, gegenwärtig bleibt. Bei den von Bataille unter dem Begriff der Partizipation zusammengefassten Verhaltensweisen und Praktiken handelt es sich dementsprechend nicht einfach um archaische Residuen moderner Gesellschaften, gleichsam um Überbleibsel magischer Praktiken, die im Zuge des Zivilisationsprozesses durch Formen der Abstraktion überwunden oder kassiert wurden, sondern um konstitutive Momente von Zivilisation selbst. Diese Doppelwertigkeit hat Batailles Begriff der Partizipation mit dem Mimesis-Begriff der Dialektik der Aufklärung gemeinsam, der in seiner Ambivalenz ebenfalls Praktiken bezeichnet, mit denen Menschen sich dem ihnen Fremden, womöglich Gefährlichen, anähneln, um es verständlicher zu machen und die Angst davor zu bannen. Praktiken der mimetischen Partizipation von Menschen aneinander und an der Natur bezeichnen einerseits regressive, objektiv überholte Denk- und Erfahrungsformen, andererseits aber und gleichzeitig Formen der reflektierenden Vergegenwärtigung dessen, was als Vergangenes oder Vergessenes weiterhin in den Individuen existiert. Anamnesis des Leibes und der somatischen Voraussetzungen, die dem Denken, der Abstraktion und dem Begriff zugrunde liegen und darin weiterleben, selbst und gerade dann, wenn sie verleugnet werden. Wenn die Corona-Pandemie tatsächlich einen derart schroffen entwicklungsgeschichtlichen Bruch darstellt, wie durch die beliebte Behauptung nahegelegt wird, nach Corona sei nichts mehr wie zuvor, sowohl am ehesten deshalb, weil die Pandemie einen massenpsychologischen Rückfall in magische oder eigentlich neomagische Praktiken und Denkweisen markiert hat. So offenkundig es ist, dass Leute, die aus Protest gegen Abstandsregeln Klinken ablecken, Fremde anhusten oder wie in einem Reenactment der sexuellen Revolution illegale Partys feiern, gegen alle gesundheitspolitische Einsicht auf destruktive Formen der Partizipation regredieren, die eher aus Stammesgesellschaften bekannt sind, so unabweisbar ist zugleich, dass auch das Alltagsverhalten gesundheitspolitischer Staatsschützer, die noch dort, wo es nicht vorgeschrieben ist, stolz ihre Maske tragen, die Erkenntnisse der Doktoren wie ein Mantra wiederholen, sich wie Gangmitglieder lustig mit Ellenbogenstoß verabschieden und ihre Telekonferenzen wie zivilgesellschaftliche Gottesdienste zelebrieren, nicht im Namen der Vernunft, sondern eines neuen Aberglaubens unterwegs sind, für den die auftrumpfend nachgereichten wissenschaftlichen Tatsachen nicht die Begründung, sondern nur die Legitimation liefern. Dass zu den Hotspots, von denen aus sich die Pandemie besonders stark verbreiten konnte, Großfamilienfeiern, religiös motivierte Massenveranstaltungen, Karnevalsumzüge und organisierte Partyexzesse zählten, indiziert den objektiven Archaismus solcher Formen kollektiver Zusammenkunft in der Moderne und ihren regressiven Gehalt. Wenn aber als zivilgesellschaftliche Flurschützer fungierende Maskenträger sich über die körperliche Kontaktfreudigkeit von Kindern und Jugendlichen ereifern oder gar Alten, die ihren Lebensabend lieber in Geselligkeit mit anderen als in selbst auferlegter Isolation verbringen wollen, Verantwortungslosigkeit attestieren, wenn Priester oder Gläubige virtuelle Trauerfeiern oder Gottesdienste als gesundheitspolitisch unbedenklichen Ersatz für die leibliche Kopräsenz aller Mitglieder der Glaubensgemeinschaft lobpreisen, dann handelt es sich dabei objektiv um nicht minder neoarchaische Rituale, die mit Aufklärung, Rationalität und Vernunft nichts zu tun haben. Dem Ausagieren blinder Mimesis gegen einen vorgeblich die Vernunft nur als Alibi bemühenden totalen Staat bei den Anarcho-Libertären steht bei den Gesundheitsschützern der Umschlag von Wissenschaftsoptimismus und aufgeklärter Staatsbürgerlichkeit in massenhaftes positivistisches Sektierertum gegenüber. Dass Parteinahme für die Vernunft immer zugleich und notwendig die Parteinahme für den eben nicht nur verletzbaren, sondern auch libidinösen Leib bedeutet, dass beides sich nicht voneinander abspalten und gegeneinander ausspielen lässt, diese Einsicht, die einmal selbst eine genuin aufklärerische war, wird in solch falscher Opposition von positivistischem und libertärem Pathos preisgegeben. Dass die im Zuge der Corona-Krise durchgesetzten Maßnahmen der Kontaktbeschränkung allesamt den Schutz des sterblichen Leibes gegen den des Libidinösen geltend machen, indem sie Leiblichkeit vor allem als Verletzbarkeit und nicht als materielle Konstitutionsbedingung von Lust begreifen, lässt sich an zwei komplementären Sphären sexueller Kommunikation zeigen, am Online-Dating und an der Prostitution. Scheinbar sind beide Bereiche seit Corona einer besonders starken Reglementierung unter dem Primat gesundheitspolitischer Selbstverantwortung unterworfen. Tatsächlich jedoch hat, wie Reportagen und empirische Untersuchungen nahelegen, das Online-Dating seit Beginn des Lockdowns im Frühjahr 2020 stark expandiert, während die nur noch verächtlich Sexkauf genannte, gesetzlich mehr oder minder geregelte Prostitution in einer Weise zurückgedrängt und perhorisiert wird, wie es seit ihrer zunehmenden arbeitsrechtlichen Integration in den 70er Jahren nicht mehr denkbar gewesen ist. Online-Dating erscheint, sofern die Nutzer auf promiskuitive Exzesse verzichten und sich selbstverantwortlich und kontrolliert aufeinander einlassen, als die angemessenste Form sexueller Kontaktanbahnung in einer von Kontaktreduktion, Digitalisierung und Körperskepsis geprägten Zeit. Prostitution erscheint im Gegenteil als archaische, im Grunde sklavenökonomische Form sexueller Beziehungen, die aus Anlass der Gesundheitskrise am besten endlich komplett abgeschafft und das heißt unter den Bedingungen bürgerlicher Staatlichkeit nichts anderes als illegalisiert werden soll. Eine fraktionsübergreifende Bundestagsinitiative für ein gesundheitspolitisch legitimiertes, flächendeckendes Prostitutionsverbot konnte Unterstützer von der bürgerlichen bis in die linke Presse finden. Während die digitale Kontaktanbahnung selbst von denen, die ihr mit kulturkonservativer Reserviertheit gegenüberstehen, fast nur pragmatisch und taktisch, aber nicht prinzipiell kritisiert wird. Dass Prostitution in diesem Kontext als archaische, modernen Bürgergesellschaften nicht adäquate Form sexueller Aneignung, im Grunde als institutionalisierte Vergewaltigung denunziert wird, während das Online-Dating als vielleicht unverbindliche, aber zeitgemäße Variante der Beziehungsorganisation gilt, ist freilich schon historisch falsch. Was historisch präzise Prostitution genannt zu werden verdient, die unterschiedlich stark institutionalisierte, aber immer geldvermittelte Feilbietung von Sexualität als Dienstleistung, das entsteht im 19. Jahrhundert weitgehend zeitgleich mit der Herausbildung der bürgerlichen Ehe als starre, einzig anerkannte Form heterosexueller Partnerschaft. Als ältestes Gewerbe der Welt lässt sich Prostitution nur bezeichnen, wenn der Zusammenhang mit der politischen Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft ausgeblendet wird. Tatsächlich ist Prostitution als zunächst aus der Ordnung des Rechts herausfallendes Komplement zur bürgerlichen Ehe als Rechtsform selbst ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Vermittlungsweisen. Sie als Form von Sklaverei zu diffamieren und gar ihr Verbot zu fordern, überspringt diesen Zusammenhang und ordnet die historische Erkenntnis dem politischen Zweck unter. Umgekehrt aber lassen sich Tinder und andere Formen des Online-Datings durchaus auch als Neoarchaismen deuten, insofern sie dazu dienen, Phänomene der Desozialisierung und Entinstitutionalisierung von Liebesbeziehungen mehr schlecht als recht gesellschaftlich zu integrieren. Dem Dating, schon in Form der alten analogen Kontaktanzeigen, haftete immer ein Ruch des Illegitimen und Peinlichen an, weil sich seine Entstehung und massenhafte Nutzung den Zerfall von Konventionen verdankt, die auch als zerfallende immer noch anerkannt werden. Genutzt werden solche Formate, so die lange verbreitete Ansicht, vor allem von Leuten, die entweder unorthodoxe Neigungen oder aufgrund eigener Mängel bisher niemanden abbekommen haben. Trotz der immensen Expansion des Dating-Sektors, an dem sich zu beteiligen inzwischen nichts Beschämendes mehr hat, hängt ihm bis heute der Aspekt des Illegitimen, Unzureichenden an. Nur eignet ihm wenig Beschämendes mehr, weil alle Liebesbeziehungen zwischen Menschen im Zuge des Zerfalls der Institutionen der bürgerlichen Ehe und Familie, der Flexibilisierung der Arbeit und der Verschmelzung von Berufs- und Privatleben als unhintergehbar vorläufig, provisorisch und unzureichend gelten und affirmiert werden. Die politisch und moralisch unterschiedliche Bewertung von Dating und Prostitution unter den Vorzeichen der Gesundheitspolitik dürfte damit zu tun haben, dass dem Online-Dating und Tinder insbesondere das Prinzip der Kontaktreduktion qua Digitalisierung an sich bereits eingeschrieben ist. Während analoge Kontaktanzeigen früherer Jahrzehnte nicht viel mehr als ein Anstoß waren, um Menschen mit ähnlichem emotionalen und sexuellen Interesse zu treffen, von denen der Inserierende nichts wusste und die vom Inserierenden nur eine schematische Selbstdarstellung kannten, kehren die Formate des Online-Datings den konventionellen Prozess des Kennenlernens, der in den Kontaktanzeigen prinzipiell erhalten blieb, vollständig um. Wer zuvor in einem Café oder einer Bar, bei einem Seminar oder im Kino, bei einer Geburtstagsfeier, in der Diskothek oder eben anlässlich einer Kontaktanzeige einen potenziellen Partner kennengelernt hat, für den standen der körperliche Kontakt, der Blick in die Augen des anderen, das gemeinsame oder eben nicht gemeinsame Lachen, die geteilte Erregung, ja vielleicht gar das gemeinsame Gähnen, all das, was Bataille Partizipation nennt, am Beginn einer Erfahrung, die sich entweder ausgehend von dieser Begegnung entfaltete oder mit ihr endete. Online-Dating dagegen setzt den Moment der leiblichen Kopräsenz, die Partizipation am jeweils anderen, ans Ende eines digital vermittelten Prozesses der Kontaktvermeidung, der Kontaktauswahl, der Kontaktselektion und Filterung. Die unter akademisch angehauchten Linken und Polyamorösen besonders beliebte Plattform OkCupid treibt mit intellektueller Emphase nur auf die Spitze, was im nach links oder rechts wischen bei Tinder bereits angelegt ist. Das offenbar massenhaft verankerte Bedürfnis, den Augenblick dessen, was Partei Partizipation nennt, die, sei es euphorisch oder ablehnend, affektiv besetzte Gegenwart des jeweils anderen hinauszuschieben, um das spontane Moment, das jeder Form von körperlicher Kopräsenz eigen ist, so stark wie möglich zu reduzieren. Wer Datingdienste wie OkCupid professionell nutzt, weiß über den potenziellen Partner, bevor er ihn oder sie überhaupt trifft, möglicherweise mehr als dessen Ex-Freund. Sexuelle Vorlieben und politische Präferenzen, bevorzugte Sprech- und Redeweisen, erwartbare Reaktionen in allen denkbaren, auch heiklen Lebenslagen. Die Vermittlung durch das digitale Medium dient hier besonders augenfällig, grundsätzlich aber nicht anders als bei Tinder, dem Aufschub und der Verdrängung der inkommensurablen Spontaneität, die jeder leiblichen Kommunikation zwischen Menschen notwendig innewohnt. In der Prostitution dagegen fallen, und genau das wird durch ihre Verdammung als Relikt von Sklaverei und sexueller Gewalt verleugnet, Vermittlung und Unmittelbarkeit, Abstraktion und Partizipation zusammen. Eben deshalb bereitet es große Schwierigkeiten, sie im Marx'schen Sinn als Arbeit zu beschreiben. Subjekt, Objekt und Medium der Tätigkeit fallen hier in ein und derselben Person, in dem bis heute meist weiblichen Subjekt und in dessen Leib, unmittelbar zusammen. Die Häufigkeit psychischer Erkrankungen bei Prostituierten, die bis in die 80er Jahre hinein gern mit der vorgeblich asozialen Disposition der in diesem Gewerbe tätigen Frauen begründet wurde, dürfte sich nicht zuletzt der fast unerfüllbaren Aufgabe verdanken, diese Konvergenz im eigenen Leib und in der eigenen Psyche auszuhalten und auszutragen. Die gesamte Geschichte der Prostitution hindurch zu beobachtenden Versuche, das Gewerbe unter dem oft empirisch gut begründeten Vorwand des Gesundheits- und Seuchenschutzes zu illegalisieren, verschärfen und vertiefen solche Widersprüche nur. Zur Humanisierung der Prostitution, die bis zum einstweilen unabsehbaren Zeitpunkt ihrer Abschaffung in einer freien Gesellschaft der sexualpolitisch einzig verantwortbare Weg ist, hat daher immer nur ihre Verrechtlichung, das heißt ihre arbeits- und privatrechtliche Legalisierung, beigetragen. So gewiss Prostitution aufgrund der mit ihr verbundenen Lebens- und Arbeitsbedingungen seit ihrer Existenz ein besonderer gesundheits- und auch seuchenpolitischer Gefahrenherd war, insbesondere die Stücke und Erzählungen Arthur Schnitzlers haben dies reichhaltig aufgegriffen, so sicher ist, dass darauf angemessen nur durch eine bessere Institutionalisierung des Gesundheitsschutzes in der Prostitution reagiert werden kann, die Teil eines allgemeinen Arbeitsschutzes zu sein hätte. Sie unter dem Deckmantel der Hygienepolitik zu illegalisieren, droht sie in jene Archaik zurückzuwerfen, der sie in der bürgerlichen Gesellschaft mühsam und gegen starke Widerstände entkommen ist. Der Leib in der Prostitution wird durch solche Illegalisierungsversuche tendenziell zurückverwandelt in jene Verworfenheit, die bis ins 19. Jahrhundert hinein in der allgemeinen Wahrnehmung sein Grauen wie auch seinen Nimbus ausgemacht hat. Während an der Prostitution auf obszöne Weise deutlich wird, dass der libidinöse Körper noch in seiner schroffsten, warenförmigen Vermittlung als Körper gegenwärtig ist, ja, dass der in der Prostitution sich vollziehende Tausch von Geld gegen temporäre Benutzung des Leibes, dessen unmittelbare Gegenwart als Zweck voraussetzt, funktionieren die Formate des Online-Datings auf der Grundlage der Illusion, dass die Partizipation, die unmittelbare leibliche Kopräsenz, die für die von den Partnern erwünschte sexuelle Begegnung immer noch irgendwie nötig ist, so lange wie möglich aufgeschoben werden kann. In der Verdammung der Prostitution wird der selbst und gerade als getauschte Ware gegenwärtige Leib zum verworfenen Fleisch erklärt, das sexualpolitisch bestenfalls als Gesundheitsgefahr in den Blick kommen darf. In der immer größeren Akzeptanz digitaler Datingformate wird die technologische Entkörperlichung, die die leibliche Begegnung allenfalls noch als Abschluss eines hochgradig vermittelten Anbahnungsprozesses gelten lässt, als Status quo sexueller Beziehungen gesetzt. Die durch die Gesundheitskrise forcierte neuerliche Denunziation der Prostitution erweist sich somit als sexualpolitischer Ausdruck einer allgemeineren Tendenz zur Perhoreszierung des Leibes als nicht wegrechenbarer Voraussetzung aller menschlichen Tätigkeit. Der Siegeszug digitaler Datingformate, die gerade unter Corona als Medium einer gesundheitspolitisch besonders verantwortungsbewussten Kontaktanbahnung reüssieren konnten, spiegelt in der vermeintlichen Privatsphäre die allgemeine Tendenz, den Leib als materielles Konstituent von Arbeit wie von Beziehungen zu verdrängen und zu derealisieren. Die ökonomischen Begriffe des Tausches und des Handelns erinnern indessen von sich aus immer noch daran, dass es sowas wie eine immaterielle Ökonomie ebenso wenig gibt wie eine nationale Grenzen einfach überspringende Wirtschaft. Dass vielmehr jeglicher Verkehr zwischen den Menschen, von den Handelsbeziehungen bis in die intimsten Verästelungen des persönlichen Austauschs, seine materielle Grundlage und seinen letzten Zweck in deren Leiblichkeit, in den leiblichen Bedürfnissen, Entbehrungen und Idiosynkrasien derer hat, die an ihm teilnehmen. Diese Einsicht kann allerdings nur ein solcher Materialismus entfalten, der den Leib nicht allein als vulnerablen und sterblichen, sondern als libidinösen und erotischen in den Blick nimmt. Dass die gesundheitspolitisch begründeten Maßnahmen zur Kontaktreduktion, die Ethik des Abstandhaltens und so weiter von ihren Apologeten nicht so sehr wegen ihrer pragmatischen Rationalität, sondern wegen ihres Zusammenklangs mit der allgemeinen Tendenz zu einer Entkörperlichung der Ökonomie, der Kommunikation und des alltäglichen Menschenverkehrs begrüßt werden, diese Einsicht müsste den Ausgangspunkt für eine Kritik des aktuellen Begriffs gesundheitlicher Prävention bilden. Eine solche Kritik hätte sich nicht zuletzt der Metapher des Äthers als Medium der Sprache und damit des menschlichen Austausches überhaupt zu widmen. Diese Metapher, theologisch eine Chiffre für die Einheit von Materialität und Geist, bezeichnet nichts Nebulöses, Spirituelles, sondern die Sinnlichkeit der Elemente als Konstitutionsbedingung des vermeintlich bloß Geistigen, und konterkariert dadurch an sich schon die falsche Entgegensetzung von Seele und Leib, Empirie und Spekulation. Ihr naturwissenschaftlich erst viel später erschlossenes Korrelat sind die derzeit heiß diskutierten Aerosole, als gleichsam unzureichende empirische Konkretion der Materialität alles Geistigen. Was naturwissenschaftlich und virologisch derzeit unter dem Label der Tröpfcheninfektion als vor allem in Innenräumen und unter dichten Menschenansammlungen omnipräsente Gefahr diskutiert wird, bezeichnet eigentlich die für menschlichen Austausch, für Kommunikation, Sprechen und Denken unhintergehbare Tatsache, dass geistiger wie praktischer Austausch unter Menschen von den Spuren menschlicher Leiblichkeit, in dem Fall von Atem und Speichel als materielle Träger der Sprache, untrennbar ist. In dem von Aerosolen mittlerweile längst nicht mehr als von einer naturwissenschaftlichen und daher begrifflich vermittelten Tatsache, sondern als von einem empirisch unmittelbar haftbar zu machenden Alltagsphänomen gesprochen wird, ähnlich wie von etwas also, das wie vor Beginn der Neuzeit die bösen und guten Geister überall herumschwirrt, sich unberechenbar verhält und möglichst gründlich exorziert werden muss, artikuliert sich in dem epidemiologisch begründeten Rat zur gesundheitlichen Prävention zugleich ein ganz anderer Affekt. Das vom gesellschaftlichen Prozess erzeugte und genährte Bedürfnis nach Exorzismus alles Körperlichen, jeder Spur von Materialität an der menschlichen Arbeit und Produktion. An dieser gesellschaftspolitischen und ideologischen Überformung einer gesundheitspolitischen Frage Kritik zu üben, würde bedeuten, naturwissenschaftlich nachvollziehbare Empirie und sozialpsychologisch erklärbare Fantasie, rationale Zwecke und irrationale Bedürfnisse voneinander zu unterscheiden und zueinander in Beziehung zu setzen. Nur wem das gelingt, der kann unter hedonistischen Partykämpfern und puritanischen Gesundheitspolizisten bei Vernunft bleiben. Der ähnlich wie ein Glaubenskampf geführte Streit über die Zeit nach Corona, in dem jeder eine dezidierte Überzeugung, aber kaum einer ein triftiges Urteil parat hat, macht diese Übung schwierig. The whole darn world, it is exploding. Story. store shelves empty, carts are overloading, closing down schools, but not the voting. Hard to believe it's more than the other flu you're choking. And even bars and cafes are being ordered closing. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? And can't you feel the sore throat I'm feeling today? If the bug is past, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. Trying to scare you, boy, and tell me over and over and over again, my friend. You don't believe we're on the eve of destruction. My head's so sad, in grocery lines I'm waiting. I'm standing here just contemplating. Can't find toilet paper cause there's no regulation. Reps and senators aren't putting us on vacation. They say that the president doesn't get the situation. When common sense has no measure of implication, this whole crazy world has lost all sense of ration. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the deaths there was in Red China. Take a look around in Italy and California. In Gainesville and Homestead, they canceled the races. But when this is over, they'll return to those places. March Madness gone, the schedule erased. The sports season done, gone without a trace. Better wash your hands and sanitize this place. And you tell me over and over and over again, my friend, oh, you don't believe we're on the eve of destruction. You don't believe we're on the eve of destruction. Wer von Liebe spricht, der träumt. Wer von Sexualität spricht, der lügt. Aber natürlich haben der Traum und die Lüge ihre ganz eigenen Wahrheiten. Im Traum verborgen sind die Wünsche und die Furcht. In der Lüge die Energien, die man altmodisch Begehren und noch altmodischer Natur nennt. Sexualität, das ist deprimierend und erhebend zugleich, ist nicht nur, was man haben kann, sondern sie ist auch, was man ist. Es handelt sich also nicht wie beim Essen von Sachertorten oder dem Lesen von Sonetten um ein Vergnügen, auf das man, wenn es sein muss, verzichten kann, nicht um einen Luxus, auch wenn uns möglicherweise Angehörige anderer Zeiten und anderer Kulturen entweder um die Freizügigkeit dabei beneiden oder sie als verderblich ansehen müssten, sondern auch um Fragen der Identität und um Fragen der Gesellschaft. Was das Subjekt ist, das ergibt sich so sehr aus der Sexualität, wie umgekehrt Sexualität nur Ausdruck des Subjekts sein kann. Die soziale Energie, der Karrierefleiß und der Freizeitrausch, das Vernetzte einverstanden sein und das nicht weniger Vernetzte dagegen sein, all das speist sich auch aus der sexuellen Energie. Eine erzwungene Desexualisierung der Gesellschaft hat demnach Folgen auch an Orten, wo man es nicht vermuten würde. Aber auch Nichtsexualität und Antisexualität sind sexuell. Man kann Sexualität nicht unterdrücken. Man kann sie nur transformieren. Auf der Ebene der Biografien wo man das, was die Comicfigur Fritz the Cat einst den günstigen Fick nannte, aus unterschiedlichen Gründen nutzen oder darauf verzichten kann. Auf der Ebene der Kultur, wo das Sprechen von Sexualität und das Sprechen über Sexualität einem Ausgleich der Energien, der Erhöhung des recht trivialen Geschehens durch Bewusstsein und Ästhetik dient. Und auf der Ebene der Machtstrukturen, die nach unserem derzeitigen Verständnis oder dem Verständnis, das gerade in Frage gestellt ist, möglichst wenig und wenn dann eher als Schutz der Schwächeren denn als Normierungsdruck, im Namen kontrollierter Vielfalt eher als in dem des Mainstream-Gebots in die subjektive Realisierung von Sexualität eingreifen soll. Aber war die Forderung, dass der Staat sich aus unseren Betten heraushalten solle, überhaupt je erfüllt? Oder sind bloß Finanz- und Arbeitsämter an die Stelle der Inquisitionen und Sittenwächter getreten? Was also ist Sexualität? Eine natürliche Notwendigkeit? Ein Grundrecht? Eine subjektive Entfaltungsmöglichkeit? Eine kollektive Verhandlung? Immer etwas anderes, je nachdem von welcher Seite sie gerade gesehen wird. Sie basiert auf drei grundlegenden Diskursen. Die Ordnung der Geschlechter, sexuelle Identitäten im Verhältnis zueinander, Verteilung der Rechte und Pflichten, hegemoniale Ästhetiken, Familienaufstellungen und vieles mehr. Die Sprache des Begehrens. Wie wird Sexualität abgebildet, inszeniert, ausgedrückt und besprochen? Welche Riten, welche Moden, welche Erscheinungen werden gewählt? Das Gebotene, das Erlaubte und das Verbotene. Was ist ein Verbrechen? Was ist gefährlich? Und was nicht erwünscht? Wo verlaufen die Grenzen des Normalen, des Gesunden, des Sozialen, des Konstruktiven und Friedvollen? Und schon gelangen wir von einer eher dubiosen Ganzheit zu ziemlich präzisen Fragen. Was macht die Pandemie mit der Ordnung der Geschlechter, mit der Kultur der Erotik, mit der Struktur der Riten und Tabus? Irgendwie sollte Sexualität gerade nicht das Thema sein, oder? Es geht schließlich ums Überleben, um die Organisation der Abwehr, um die Aufrechterhaltung von Staat und Ökonomie. Um vernünftiges Verhalten. Sexualität entspricht nicht dem Ernst der Lage und wird daher in den Bereich des Unvernünftigen, Barbarischen, Störenden verbannt. Aber sie verschwindet deswegen nicht. Wohin damit in Zeiten der Pandemie? Wie lebt man, wenn man dem Trieb keine Abfuhr ermöglichen kann? Das Träumen fällt schwerer als gewohnt in der viralen Krisenzeit und die Lügen haben besonders kurze Beine. Denn das Sein und das Haben von Sexualität sind nun so radikal voneinander getrennt, dass man es weder in Bildern noch in Erzählungen wieder zusammenbringt. Es wird ein fehlendes, reduziertes, konzentriertes und das heißt auch etwas Unheimliches, Gespenstisches, Fremdes. Das beginnt schon, wie übrigens in vielen solchen Erzählungen in der Kulturgeschichte, mit einem Ort der höllisch entgrenzten Lust. Ischgl, wenn nicht seuchenmedizinisch überführt, so doch medial als europäischer Superspreader erkannt, ist so ein Ort, wo der Après-Ski-Sex zum Paradox eines Massenluxus wird. Wo Sexualität, ganz im Sinn des Kulturmythos, vollkommen auf Bewusstsein und Ästhetik verzichtet. An ihre Stelle treten Suff und Geld. Seit Sodom und Gomorra sind solche Höllenorte der Lust als Plotpoints der Religions- und Sittengeschichten bekannt. Da zumindest ist, ohne dass man darüber sprechen muss, die Folge mit der Ursache kurz geschlossen. Krankheit als Strafe. Infektion als Veröffentlichung der nicht mehr privaten Laster. Warum gibt es eine Pandemie? Warum gibt es ein neuartiges Virus? Jenseits der Verschwörungsphantasmen, die wir im Übrigen auch als Traum und Lüge im Stadium heilloser Erkrankung interpretieren können, haben sich drei große Erzählungen etabliert. die Seuche als Strafe für die Globalisierung. Durch den beschleunigten Personen- und Warenverkehr breitet sie sich in Windeseile aus. Die Seuche als Strafe für die ökologischen Sünden. Ein Vorbote der kommenden Klimakatastrophe, hervorgerufen unter anderem durch ein von Kapital und Politik erzwungenes Ineinander von Natur und Kultur. Ein perverses Verhalten von Mensch und Tier. Die dritte Erzählung schließlich maskiert sich noch, jenseits der Verschwörungsphantasmen. Die Seuche ist Strafe für verantwortungslose Sexualität. Nun jedenfalls bricht sie, kaum unter Kontrolle, überall dort wieder aus, wo gefeiert wird, wo Nähe zelebriert wird, wo es Gemeinschaft und Flüssigkeit gibt. Und dann auch noch das in den Nachrichten. Das neuartige Coronavirus wurde in Sperma nachgewiesen. Man kann aber noch nicht sicher einschätzen, ob es auch über Sperma zu einer Ansteckung kommt. Auffallend stark jedenfalls und mit bizarr vagem Material zu belegen, ist ein mediales Interesse an häuslicher Gewalt. Als wartete man nur auf eine Implosion der familiären Ordnungen. Auffallend auch der sexuelle Unterton der Denunziationen. Die Soziophilen, die um jeden Preis zurück wollen auf die Partys, in die Bordelle, in die Ischgl-Lusthöllenwelt. Die Ghettos und Favelas als Seuchenherde, von denen man ja weiß, wie es dazu geht. Näher als Aggression. Auffallend auch eine pädagogisch-technische Sprachregelung. Sexualität wird auf diese Weise wieder peinlich, das Sprechen darüber wieder verräterisch. Die Unmöglichkeit der Versöhnung von Liebe und Sexualität in solchen Zeiten. Im Gefängnis der Angst verliert auch die größte Liebe ihren Glanz. Führt zu Sprachregelungen und Sprachlosigkeit. Man läuft Gefahr, die Sprache der Liebe und Sexualität zu verlieren, weil sie von nichts mehr kommen und zu nichts mehr führen kann. Unter den Bedingungen der Seuche ist die sexuelle Rebellion nicht mehr gegen eine unterdrückende Autorität oder einen unterdrückenden Code oder auch gegen einen unterdrückenden Diskurs zu richten. Die Liebe selbst ist zu der Zerstörungsmacht geworden, vor der sie uns bewahren sollte. Die schärfste Waffe des Virus ist das liebevolle Beieinander seiner Wirte. Corona ist keine neue Lustseuche, so wurde anfangs AIDS bezeichnet. Sie verlangt umfassend den Verzicht auf Berührung, Nähe, Verschmelzung, Verflüssigung und steigert das alles zugleich in isolierten Beziehungen und Verhältnissen. In Ermangelung von Fakten formen sich nach und nach die soziologischen und psychologischen Fragen zum Thema Sexualität und Pandemie. Wie verhält es sich mit der Geburtenrate? Werden wir einen Boom der Corona-Kinder erleben oder eine demografische Lücke? Werden Pornoseiten im Internet häufiger oder weniger häufig besucht? Wie vergleicht man Daten über sexuelle Gewalt und übergriffiges Verhalten? Wie verändern sich Angststörungen und Depressionen in der Isolation, der sexuellen Isolation? Was geschieht in den sexuellen Subkulturen, denen die kulturellen Zentren genommen wurden? Können wir Sexarbeiter so solidarisch wie andere Dienstleister aus öffentlichen Geldern für entgangene Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten entschädigen? Oder wäre dazu ein bürokratischer Eingriff notwendig, der erneut das Kontrollierte aus seinen gesellschaftlichen Beziehungen herauspräpariert? Was die Ordnung der Geschlechter anbelangt, sind die Lasten der Krise gerecht verteilt? Oder verstärkt sich vielmehr die Ungleichheit nicht nur der Klassen und der Generationen, sodass wieder einmal Frauen mehr abverlangt und weniger gelohnt wird? Was die Sprache des Begehrens anbelangt, muss nicht bereits das Verlangen überwacht und unterbunden werden, wenn es doch als Praxis bereits in den Rang eines Verbrechens erhoben sein muss? Muss also der Staat nicht nur Sexualität, sondern auch die Sprache der Sexualität strenger überwachen, wie er ja auch andere Vorbereitungen zum Verstoß gegen das Abstandsgebot überwachen muss, wenn man ihn als Krisenmanager ernst nehmen will? So ist also, was Gebot und Tabu anbelangt, die Krise eine Frage nach Freiheit und Kontrolle. Wie bei anderen Einschränkungen auch, geht es dabei nicht zuletzt darum, was bei einer Rückkehr zur Normalität zu erwarten ist. Denn in der Krise mussten ja neue Kontroll- und Zugriffsinstanzen gebildet werden. Alles, was schließlich Schritt um Schritt wieder erlaubt sein wird, steht unter einer neuen Form der Beobachtung. Es wird ein wenig unheimlich, da sich die Sprache nun auffällig pädagogisiert oder ethnologisiert. Der sexuelle Mensch, die Sprache des Begehrens und die Ordnung der Geschlechter werden einem irgendwie fremd. In Zeiten der Pandemie muss man sich für Sex eigentlich wieder schämen, wenn auch aus anderen Gründen als einst. Zugleich aber ist eine Welt ohne Sex eigentlich nicht vorstellbar. Und so verhält es sich mit der Sexualität wie mit anderen Beziehungen und Kulturen. Man sucht nicht mehr nach dem utopischen Gehalt, nach Erfahrung und Erkenntnis, man sucht nur nach einem Ausweg. Der Mensch wird sich selbst zum Studienobjekt, fragt nach seiner Bonobo-Haftigkeit, zivile Gesellschaft als Sexgemeinschaft, nach einem Management der Lust. Auf einer einschlägigen Internetseite heißt es dazu: Gerade für Singles oder Menschen mit wechselnden Sexpartnerinnen und Sexpartnern bedeutet Corona oft einen größeren Einschnitt in ihr Liebesleben. Da man persönliche Treffen stark einschränken und möglichst vermeiden sollte, heißt das auch, dass man Sex mit anderen Menschen vermeiden sollte. Man kann sich in dieser Zeit jedoch auf sich und seine eigene Sexualität fokussieren. Denn auch Sex mit sich selbst kann spannend, lustvoll und reizvoll sein. Du kannst deinen Körper entdecken und herausfinden, was dir wie am besten gefällt, ob du beispielsweise Sextoys magst oder nicht. Und es besteht bei Selbstbefriedigung kein Risiko für eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Es wird dann schon merkwürdig kalt, wie etwa auf der Seite des ARD-Magazins Brisant. Zumindest für Menschen in Bayern, im Saarland und in Sachsen ist jetzt Askese angesagt. Denn hier darf sich mit gar keinen Personen getroffen werden, die nicht zur Familie gehören und in einem anderen Haushalt leben. Doch auch die Bewohner aller anderen Bundesländer sollten sich zügeln. Denn, so gibt Brisant Empfehlungen der Gesundheitsbehörde von New York City wieder, es sollte Sex mit Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, vermieden werden. Will einem das so gar nicht gelingen, sollte man wenigstens so wenige Partner wie möglich haben und auf Sex mit Infizierten oder Menschen, die Symptome zeigen, verzichten. Nicht einmal Küssen ist erlaubt, denn beim direkten Tröpfchenaustausch überträgt sich das Coronavirus in Windeseile. Damit etwas kontrolliert werden kann, muss es technisch, abstrakt und fremd werden. Quantifizierter und grammatisch. Corona-Sexualität und Post-Corona-Sexualität ist notwendigerweise kontrollierte und technifizierte Sexualität. Gefordert ist Selbstkontrolle, einschließlich einer Form der freiwilligen Quarantäne nach einem Sündenfall. Gefordert ist medizinisch-wissenschaftliche Kontrolle, ein beständiges Justieren der Regeln und Risiken, eine staatlich-polizeiliche Kontrolle, die Sicherung der heißen Orte, die Überwachung eines Marktes, eine gesellschaftliche Kontrolle. Dies tut man nicht und jenes nur unter Vorbehalt. Eine semantische Kontrolle. Wir sprechen fürsorglich und vorsorglich, nicht wild. Eine statistische Kontrolle. Da man die sexuelle Wirklichkeit schlecht zählen kann, zählt man direkte und indirekte Folgen. Am Ende aber und vor allem die ökonomische Kontrolle. Die Produktion und der Markt brauchen die sexuelle Energie, um sie in Profit und Wachstum zu verwandeln. Bewusstsein und Ästhetik müssen demnach wieder ausgetrieben werden. Ökonomische Kontrolle setzt eine Kompatibilität von Sexualität und Ware voraus. Sexualität muss als Produktivkraft wieder hochgefahren werden. Sie soll wieder als Belohnung für politische Abstinenz Bestandteil der gewährten subjektiven Freiheit sein. Wir dürfen wieder, aber eben kontrolliert. Schritt für Schritt. Krisen sind unter anderem dazu da, Verhältnisse sichtbar zu machen. Hier konnte der Transformationsprozess zwischen Biografien, Kulturen und politisch-ökonomischen Strukturen bei der Behandlung von Liebe und Sexualität betrachtet werden. Rückkehr zur Normalität heißt dann wohl auch Rückkehr zur sexuellen Ökonomie der Vorkrisenzeit. Die Wiedereröffnung der Ishgls auf der ganzen Welt, Dating-Apps, Aufhebung der Trennungen im Leben der Liebenden und ach, einfach mal schauen, was geht. Aber nicht wirklich. Denn in der Krise haben sich die beiden Formen der Kontrolle erheblich verstärkt. Die politische Kontrolle, die Überwachung, Verwaltung und Klassifizierung und die ökonomische Kontrolle, die Medialisierung, Statusbildung, Topographie der Wege des Begehrens. Die Krise hat den Kontrollinstanzen wieder neues Wissen über die Sexualität übermittelt und damit neue Macht. Sexuelle Insubordination, Queerness, unerwünschte Sublimationen, der Aufstand der Liebenden, die Verwandlung der Diskurse, all das, was im Spannungsfeld von Politik und Sexualität zu erhoffen war, wird auf die Verlustlisten der Krise gesetzt, wie ganze Bereiche von Kunst und Kultur, von Kritik und Reflexion. Und sie hat neue Ängste erzeugt, sodass an die Stelle der Hoffnung auf Bewusstsein und Ästhetik die Forderung nach Vernunft und Moral tritt. Die Kontrollinstanzen freilich bleiben weiter polyphon, kein lüsterner Zensor, kein Superzuhälter, kein medizinisch-humanwissenschaftlicher Mad Scientist, vielmehr ein System der Rückkopplungen und Verwertungen. Die Rückkehr zur sexuellen Normalität wird im Namen der Nützlichkeit organisiert. Und in alledem klingt doch die etwas verzweifelte und abgewertete Frage an: Was ist das eigentlich, die Liebe? Wo ist die Schönheit in der Sprache des Begehrens? Wo ist die sexuelle Utopie, die Warenform und Gesellschaftsordnung überwindet? Genau dorthin will die Liebe nie und nimmer, in die Normalität. Damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute sind wir der Frage nachgegangen, welchen Reim macht sich eine Gesellschaft, die immerhin keinen Begriff von sich selbst hat, auf ihre Krise in der derzeitigen Pandemie? Wir haben 4 Beiträge gehört. Zuerst Georg Seslen, nach der Krise vor der Katastrophe. Danach autosuggestiver Gemeinsinn von Sarah Rukai und Magnus Klaue. Danach etwas länger nochmal Magnus Klaue. Tauschverbot, Intimität in der Präventionsgesellschaft. Und zum Schluss.